Also nicht nur sonntags, ну, хотя бы еще в среду. Wenigstens noch mal mittwochs. И наш Господь такой добрый. Und unser Herr ist so dermaßen gütig. Даже богатый русский язык не находит слов, чтобы вот выразить все Sogar это. Sogar diese blumige, reiche russische Sprache kann das nicht so hervorbringen, wie Gott gut ist zu uns. Давайте мы еще раз прославим Его. Lass uns noch mal einen Lobpreis geben. Да, Господь, Ты достоин. Danke, Herr, Du bist würdig. Наш любимый папочка. Unser lieber Papa. Окей, январь, декабрь были довольно насыщенными, да? Also Januar und Dezember waren sehr, also sehr volle Monate. Ну, мне кажется, мы даже немножко так подустали от праздников, или? Ich denke, wir sind schon ein bisschen müde geworden von diesen Feiertagen. Поэтому вот неделя поста и молитвы, кто участвовал, наверное, было очень кстати. Deswegen ist diese Gebets- und Fastenwoche war genau passend für die. Menschen, die es ну gerne что, gemacht haben. Все написали списочки. Hat jeder von euch eine Liste aufgeschrieben? Старых или новых, не знаю, цели на 23-й год. Mit den Zielen für 23. Mm-hmm. А старые хоть проверили? Habt ihr wenigstens die alten Ziele Вдруг mal что-то geprüft? Исполнилось? Vielleicht ist etwas doch erfüllt worden. Если все-таки что-то исполнилось, обязательно награди себя за это. Also wenn etwas davon erfüllt worden ist, dann bitte belohne dich auf jeden Fall dafür. Знаете, я думаю, что Большинство вот серьезных людей пишут не столько цели на будущее. Wisst ihr, ich denke, dass die meisten vernünftigen Menschen schreiben sich nicht nur die Ziele für 23 einfach so auf. Скорее то, что они хотели бы изменить в себе или в своей жизни. Sondern mehr, was sie eigentlich in sich verändern möchten und in ihrem Leben. И я сейчас не о том, чтобы поменять подушку. Ich bin nicht davon, dass man sich ein Kissen Или, знаете, вот спал с одной стороны дивана, теперь, значит, на другой стороне сплю, да? So ungefähr, ich schlafe auf einer Seite, jetzt schlafe ich auf der anderen Seite. И не о чашке кофе или маршрут, которым ты едешь на работу. Und nicht über die Tasse Kaffee oder Straßenbahnfahrt. Знаете, это вообще ist такой модный хайп. Wisst ihr, das ist überhaupt so eine moderne Hype. Да, изменяйся, развивайся, достигай, Du musst dich verändern, sich erneuern, etwas... erreichen. Так что лови сегодня модный хайп. Also du sollst jetzt diesen Hype mal fangen. Okay, моя тема сегодня. Mein Thema heißt heute. Эх, пора меняться. Oh, es ist an der Zeit, sich zu verändern. Вот у вас такая вчера тема тоже была, да? Also gestern ну, habt ihr so ein ähnliches Thema gehabt beim Jugendgottesdienst, okay. oder? Reich für Neues. Готов? Okay. Bist du denn bereit für Короче, das Neue? Для тех, кто вчера был, сегодня вторая серия. Also für diejenigen, die gestern dabei waren, heute ist die zweite okay. Reihe sozusagen. И наша новая серия проповедей называется «Открывая новое». Und unsere neue Predigtserie heißt «Neues entdecken». Ну что, пора меняться. Also ist es an der Zeit, sich zu verändern? Аминь. Легко сказать, да? Es ist leicht zu sagen, oder? Наверное, вот каждый из нас что-то хотел изменить в себе или в своей жизни. Also höchstwahrscheinlich wollte jeder von euch etwas an sich oder im Leben verändern. Как бы ты ни нравился себе. Egal, wie du dir selbst gefällst. Все равно есть что-то, чтобы хотелось бы улучшить. Aber es gibt doch etwas, was du gerne verbessern möchtest. Но иногда это не так уж легко как вот кажется или как бы нам хотелось бы. Aber manchmal ist es nicht so leicht, wie es uns so vorkommt oder wie wir das gerne möchten. Но, знаете, мы имеем все-таки большое преимущество. Aber wisst ihr, wir haben doch einen großen Vorteil. Потому что у нас есть Бог. Weil wir Gott an unserer Seite haben. И вот с ним, с его силой. Und mit ihm und mit seiner Kraft. Все-таки шансы что-то изменить повышаются, правда? Erhöhen sich doch die Chancen, etwas zu verändern, okay. als ohne ihn. И вы знаете, многие люди, как оказалось, боятся перемен. Und wisst ihr, viele Menschen, wie es aussieht, haben Angst vor Veränderungen. И иногда, ну, у меня коллега, например, была. Und manchmal, zum Beispiel, ich habe eine Kollegin gehabt. Вот есть люди, которые постоянно, например, вот ездят в отпуск в одно и то же место. Wisst ihr, es gibt Menschen, die immer wieder an einen Ort in Urlaub fahren. И я ее спрашиваю, почему вы ездите все время вот туда, вот в это место? Und ich frage sie, wieso fahrt ihr immer an denselben Ort? Ну, на Земле так много мест, куда можно съездить, почему? Ну, там же неинтересно уже. Auf der Erde gibt es so viele verschiedene Orte. Es ist doch viel interessanter, die anzusehen. Она говорит мне, ну, мы там уже все знаем. Aber sie sagt, ja, wir wissen doch schon там alles надежнее. Dort. Dort ist viel sicherer. Ничего не надо искать, все знакомо. Man muss nach nichts suchen, es ist alles bekannt. Ни о чем не надо беспокоиться. Man muss sich überhaupt keine Sorgen machen Знаете, um etwas. Я подумала, так же в жизни. Wisst ihr, ich habe mir auch so nachgedacht, что люди genau чувствуют... dasselbe verhält sich das auch in unserem Leben, dass die Menschen fühlen, Люди чувствуют себя увереннее, когда они ходят по проторенным дорожкам. Die Menschen fühlen sich viel sicherer, wenn sie auf den selben Wegen gehen. Вы знаете, были проведены исследования. Und man hat solche Forschungen angestellt. Я вообще обожаю всякие исследования. Und ich mag überhaupt solche Forschungen. И вот были проведены учеными исследования. Und so wurden von Wissenschaftlern bestimmte Forschungen durchgeführt und es kam heraus, что те люди, которые боятся перемен, стареют быстрее. Dass die Menschen, die Angst vor Veränderungen haben, viel schneller älter werden. Поэтому делаем вывод. Also mach jetzt ein Fazit für dich. Не будем бояться перемен. Wir werden keine Angst vor Veränderungen haben, okay? И пусть вот у тебя не будет так. Es soll bei dir nicht so sein. Меня ждали перемены, а я взял и не пришел. So ungefähr, auf mich haben die Veränderungen gewartet und ich kam nicht zum Date. Вот многие, знаете, многие могли бы процветать и жить наполненной жизнью. Wisst ihr, viele könnten gedeihen, Erfolg haben in ihrem Leben. Если бы не боялись изменений. Wenn sie keine Angst hätten vor Veränderungen. Так вот, возвращаясь к нашим списочкам. Also zurückzukommen auf unsere Listen für 23. Я думаю, что чем длиннее список, ich denke, je länger die Liste ist vor deinen Wünschen, тем меньше вероятности, что что-то исполнится. Desto weniger Wahrscheinlichkeit steckt drin, dass sich etwas davon erfüllt. Ну я не знаю, как у вас, но у меня вот так получается. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es so. Я не пишу больше большие списки. Also ich mache mir keine großen Listen я mehr. Я не ставлю такие грандиозные масштабные цели. Also ich stelle mir keine grandiosen und großen Ziele. Знаете, маленькие шажочки доведут тебя дальше. Wisst ihr, kleine Schritte bringen dich viel weiter. Но мы пишем. Aber wir schreiben это das уже ja. Хорошо. Und das ist schon mal sehr gut. Но, знаете, так чаще всего получается. Wisst ihr, oftmals passiert so, что к концу января как-то вот забывается многое из того, что мы хотели. Dass zum Ende von Januar schon vieles in Vergessenheit geraten ist, was wir so gewollt haben. Да, а к марту вообще уже список даже теряется. Und im März haben wir das schon aus dem Blick verloren. В общем, почему так происходит? Im Übrigen, wieso passiert das so immer? И что нам с этим делать? Und was sollen wir damit machen? Ну, давайте прочитаем это известное место. Lass uns diese bekannte Stelle lesen. Римлянам 7. Römer 7. 19 по 20 стих и 24. Genau, die Verse 19 bis 20 und Vers 24. Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Бедный я человек. Кто со мной согласен? Окей. Не все. Ух ты. Ну ладно, мы в меньшинстве. Ну окей. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe ich nicht mehr So vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Оказывается, не только у нас такая проблема. So wie es aussieht, nicht nur wir haben dieses Problem. Апостол Павел тоже имел такую проблему. Sondern Apostel Paulus hat dasselbe Problem gehabt. Даже апостол имел такую проблему. Sogar der Apostel hatte dieses как Problem. Как только я хочу делать что-то доброе, sobald ich etwas Gutes anstellen möchte, как только я хочу что-то изменить, sobald ich etwas verändern möchte, так, убрать какое-то непотребство из своей жизни, etwas, was nicht okay ist in meinem Leben, так сразу же встает что-то злое. Dann kommt etwas Böses plötzlich auf. Manet. Und es zieht dich richtig an. Ja. Was тоже так, да? Ist das nicht so bei euch? Okay, я не одна. Как also мне ich, хорошо, что я не одна такая. Also ich bin nicht Спасибо alleine so. Вам. Danke, dass ich nicht so bin alleine, okay. Sondern auch andere. Вот смотрите, если Бог говорит к тебе. Also schaut her, wenn Gott zu dir spricht. То есть ты получаешь откровение. Also du bekommst eine Offenbarung. Что ты с ним делаешь? Was machst du damit? Ну понятно, что если ты получил откровение, значит надо ну как-то жить им, да, как-то применить also, его в жизни. Also es ist ja klar, wenn du eine Offenbarung bekommen hast, dann muss man ja irgendwie diese Offenbarung ja leben. Так вот, если ты получил от Бога откровение, also wenn du eine Offenbarung von Gott bekommen hast, надо его прожить, то есть как-то dann, им жить. Dann muss man es durchleben, also heißt du musst leben danach. Не записать это в какую-то книжечку, не коллекционировать. Nicht das sammeln und irgendein Buch einschreiben. Иначе нет вообще никакой пользы. От какого бы ни было грандиозного откровения. Sonst gibt es überhaupt keinen Nutzen, egal wie grandios und wie groß deine Offenbarung war. sozusagen. Только то откровение, которое было принято в сердце человека, но die Offenbarung, die vom Herzen eines Menschen angenommen wurde, оно помогает нам изменяться. Hilft es uns, uns zu verändern. Если ты получишь 100 откровений, wenn du 100 Offenbarungen bekommen но wirst, ты не применишь это в своей жизни, aber du wirst es an dein Leben nicht anwenden, то это не принесет тебе никакой пользы. Dann wird es absolut keinen Nutzen für dich haben. И вот ты спрашиваешь, что мне нужно делать, чтобы измениться? Und so fragst du dich und sagst, was muss ich tun, damit ich mich verändern ну so вот kann? Откровение есть, а что делать с ним не знаю. Also ich habe jetzt diese Offenbarung, aber ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Так, пишу. Also ich schreibe mir das auf. Встаю в 5 часов утра перед работой. В 5 часов утра. Also ich stehe um 5 Uhr in der Früh auf. 15 минут молюсь. 15 Minuten bete ich. 15 минут читаю Библию. 15 Minuten lese ich die Bibel. Так, вечер. Also der Abend. Вместо телека. Anstatt von vom Fernseher schauen. 30 минут читаю Библию. 30 Minuten lese ich Bibel. 30 минут молюсь. 30 Minuten bete ich. 20 минут молюсь. 20 Minuten vielleicht. 15. Oder 15. По сути, ты вдруг обнаруживаешь, что ты в общем-то и не готов что-то менять. Und dann entdeckst du, dass du eigentlich nichts verändern möchtest. Да? Кто избавит меня от всего тела смерти? Also wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Павел говорит, да? Sagt der Paulus hier. Никто, кроме Niemand. Бога. Niemand außer Gott. Никто, кроме Бога. Niemand außer Gott. Если ты хочешь что-то изменить, wenn du etwas verändern möchtest, но ты полагаешься полностью на свою силу воли, на свою дисциплину, aber du dich nur auf deine Disziplin und auf deinen eigenen Willen verlassen но забываешь möchtest, про Божью благодать, aber vergisst, Gottes Gnade, я тебе скажу, что надолго тебя не хватит. Dann kann ich dir gleich sagen, es wird nicht, lange dauern bei dir. Ведь, наверное, многие из нас расстраивались из-за того, что хотели что-то изменить, но не получалось. Höchstwahrscheinlich haben sich viele enttäuscht, weil sie etwas verändern wollten, aber es hat nicht funktioniert. Мы приложили максимум усилий. Wir haben maximum unsere Anstrengung Мы unternommen. Мы старались. Wir haben uns Mühe gegeben. Действительно старались. Wir haben in echt auch но Mühe ничего gegeben. Не вышло. Aber es hat nicht funktioniert. Чего-то не хватает. Also etwas hat gefehlt. И вот должно что-то, должно поменяться что-то еще. Also, das heißt, etwas, also es müsste noch sich etwas verändern. Прежде чем ты получишь результат. Bevor du zu diesem Resultat kommst. Я вот себе тут несколько пунктов записала. Ich habe mir hier paar Punkte aufgeschrieben. Я хочу с вами поделиться. Und möchte es mit euch auch teilen. Первый пункт. Also der erste Punkt. Тебе надо действительно этого захотеть. По-настоящему, also глубоко. Du musst das auf jeden Fall in Wirklichkeit es wollen. Не просто осознать, что тебе нужны эти изменения. Nicht nur einfach erkennen, dass du diese Veränderung brauchst, но действительно глубоко этого захотеть. Sondern tief in deinem Herzen es auch wollen. Знаете, мы спасены по благодати. Wisst ihr, wir sind gerettet ja durch die Gnade Gottes. Но начинаем мы изменяться благодаря принятому решению. Aber wir fangen uns dann erst zu verändern dank unserer Entscheidung. И Господь говорит, und der Herr sagt uns, если ты решаешь действовать в соответствии с моей волей. Wenn du beginnst, im Einklang mit meinem Willen zu handeln, то ничто тебя не остановит. Dann wird dich nichts aufhalten können. Ты можешь столкнуться со многими проблемами. Du kannst, mit manchen Schwierigkeiten zu tun haben. Со многими haben, препятствиями. Mit manchen Hindernissen. Но Господь говорит, aber der Herr sagt, что с моей силой, mit meiner Kraft, с моей благодати, mit meiner Gnade, с моим Святым Духом, mit meinem Heiligen Geist, ты все преодолеешь. Wirst du alles überwinden. Это истина. Und das ist die Wahrheit. Скажи со мной еще раз. Аминь. Аминь. Аминь. Окей. Действительно захотеть. Второй Man пункт. Muss es in Wirklichkeit wollen. Der zweite Punkt. Нужно поменять свое отношение к тому, что ты хочешь изменить. Man sollte seine Haltung zu dem verändern, was du gerne verändern möchtest. Ну, например, ты zum Beispiel, хочешь избавиться от страха перед будущим. Zum Beispiel, du möchtest die Angst vor Zukunft loswerden. Очень актуально. Es ist sehr aktuell jetzt gerade. Поэтому пойми. Deswegen versteh eins. Первое, что бояться, это естественно. Also das erste, Angst zu haben, ist normal, also ist natürlich. Второе, что бояться zweite, все. Zweitens, es haben alle Angst. Смело не тот, кто ничего не боится. Nicht derjenige ist mutig, der keine Angst hat. Но смелый тот, который, несмотря на страх, идет и делает то, что sondern нужно. Derjenige ist mutig, wenn er weiß, Еще раз. Идет, несмотря на страх, идет и делает то, что нужно. Der trotz Angst geht und macht das, was sein sollte. И не нужно постоянно себя корить. Und man sollte sich nicht ständig verurteilen. Ой, я такой трус, я такой маловер. Ой, ich bin so ein Kleingläubiger, ich bin so ein Feigling. Nein. Nein. Что тебе надо? Сделай, чтобы избавиться от страха. Was brauchst du dafür, diese Angst loszuwerden? Поверить Богу. Gott zu glauben. Поверить Богу. Glaube Gott. Чьим словам поверишь ты? Я буду верить слову Господа. Wessen Worte glaubst du? Ich werde an Gott seine Worte Хорошая glauben. Хорошая песня. Das ist ein schönes Lied. Okay. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Der Abraham hat an Gott geglaubt und es wurde ihm zur Gerechtigkeit. И он получил то, во что он поверил. Und er hat das bekommen, woran er geglaubt hat. Еще следующий пункт: что нужно сделать, чтобы избавиться от страха? Und noch der nächste Punkt, wie man die Angst los wird, zum Beispiel. Просто удали от себя то, что подпитывает твой страх. Also entferne alles von dir, was deine Angst nährt. Прими Божью благодать. Empfange Gott seine Gnade. Изучи его обетования, просто держись их. Erforsche und lerne Gott seine Verheißungen und halte dich an denen. Другими словами, mit anderen Worten, тебе нужно удалить от себя то, du musst von dir das entfernen, что подпитывает то, что ты хочешь изменить. Das nährt, was du ändern möchtest. Понимаете меня? Versteht ihr mich? Вот то, что ты хочешь заменить, не подпитывай это, не давай этому силу. Also das, was okay. du verändern möchtest, gib ihm keine Kraft. Третий пункт. Der dritte Punkt. Помните, первый пункт у нас был какой? Also ihr könnt erinnern, Надо захотеть. War? Also der erste Punkt, man muss es wollen. По-настоящему. Man muss es in Wirklichkeit wollen. Второй, поменять отношение к этому. Der zweite Punkt, man soll seine Haltung dazu ändern. Что ты хочешь изменить? Also das, was du ändern möchtest. И вот третий. Und der dritte Punkt. Ты сможешь измениться тогда, du kannst dich erst dann verändern, когда ты поверишь, wenn du glauben wirst, что Бог может это сделать в твоей жизни. Dass Gott das in deinem Leben vollbringen kann. Что ты можешь получить это от Господа. Dass du fähig bist, das vom Herrn zu bekommen. Но если ты не веришь, aber wenn du daran nicht glaubst, ты можешь наказывать свою плоть сколько угодно. Du kannst dein Leib, dein Fleisch so viel wie du möchtest можешь bestrafen. Можешь купить себе плетку, стягать свою плоть грешную. Du kannst eine keine Ahnung, eine Schlaufe kaufen und sich geißeln damit so viel du möchtest. Можешь приковать себя цепями, плоть не пущу. Du kannst dein Fleisch irgendwo anketten und sagen, nein, ich lass dich nicht los. Но как только ты откроешь эти цепи, да, ты снова ломанешься туда, вот куда ты. Aber sobald du diese Ketten ablegst, wirst du sofort dahin gehen, wo dein Fleisch dich hinführt. Тебе нужно поверить. Das bedeutet, du musst daran что glauben, Бог достаточно силен, чтобы сделать в тебе это. Dass Gott stark genug ist, in dir das zu vollbringen. Тебе нужно просто позволить Богу. Совершить эти изменения в тебе. Du musst einfach Gott erlauben, diese Veränderungen in dir zu vollbringen. Но если ты не позволишь, aber wenn du es nicht erlaubst, если ты этого не захочешь по-настоящему, wenn du es in Wirklichkeit nicht möchtest, то даже Дух Святой, он не сможет ничего изменить. Sogar der Heilige Geist kann in dir dann nichts tun. Четвертый пункт. Der vierte Punkt. Как мы все уже знаем, мы слышали. Wir haben das schon alles gehört und wissen, was das ist. Господь изменяет нас также через обновление разума. Der Herr verändert uns auch durch die Erneuerung von unserer Denkweise. Знаете, и это, наверное, самое сложное. Und wisst ihr, ich denke, das ist das Allerschwierigste. Вот Римлянам 12:2. Zum Beispiel aus Römer 12:2. Я читаю перевод радостной вести. Also ich lese jetzt russische Übersetzung Frohe Botschaft. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постичь, чего хочет от вас Бог, что для него хорошо, угодно и совершенно. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, also eure Gedanken, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Вот наверняка вы тоже задавались таким вопросом, как и я. Also ihr habt bestimmt euch schon so eine Frage gestellt wie ich. Почему вот некоторые христиане горят для Бога? Wieso brennen manche Christen für Gott? Вот как пришли к Богу, так и горят. sie sind zu Gott gekommen und reden weiter so, wie а sie vorher gekannt haben. Как вот идут за Богом уже годами. Und die anderen, die folgen Gott schon jahrelang. И вот так, знаете, как-то вот, вот леют. Und die werden schwächer und schwächer. Вот вроде бы уже много знают, много проповедей слышали. Irgendwie wissen sie schon vieles und haben schon viele Predigten gehört. Но они такие слабые. Aber sie sind einfach nur schwach. У них нет сил служить. Sie haben keine Kraft zu dienen. В церковь ходят через раз. Die Gemeinde besuchen sie ab und zu и mal. Вот, знаете, как будто вот выплывают из одной волны. Und es sieht so aus, als ob sie von einer Welle in die andere springen. Und die nächste Welle übermannt sie schon wieder. И ты вроде хочешь им помочь, и говоришь, вот там безопасно, туда иди. Und du möchtest ihnen irgendwie helfen und sagst, schau mal her, dort ist sicher, geh dorthin. Но они не хотят. Aber sie wollen das gar nicht. У меня все нормально. Ты sagst, bei mir ist alles okay. А причина, знаете, в чем? Aber wisst ihr, wo ist der Grund? Причина в том. Der Grund liegt darin, что вторые не, у вторых не происходит обновление разума. Dass bei der zweiten Gruppe keine Erneuerung der, der Gedanken passiert. Они покаялись в своих грехах. Sie haben sich bekehrt und haben Buße getan. Поменяли свои одежды, так сказать. So ungefähr, sie haben ihre Kleidung gewechselt. Но редко ходят, извините меня, в душ. Aber sie gehen viel zu selten in die Dusche. Ну, не в буквальном смысле, конечно, у меня понимаете, да? Also es ist nicht im wortwörtlichen Sinne, das versteht ihr mich? Но вы же знаете, да? Aber ihr wisst ja, что человек, который не очень любит ходить в душ, dass zum Beispiel ein Mensch, der nicht so gerne sich wäscht, он так, ну, как бы попахивает, да? Also der riecht dann nicht unbedingt sehr gut. Да, его так попахивает. Also es müffelt ein bisschen von ihm. И вот в духовном плане точно так же. Und im geistlichen Sinne ist es genauso. Человек, христианин, который не не пребывает в Божьем присутствии. Also ein Christ, der nicht in der in Gott seiner Gegenwart verweilt. То есть он редко бывает в Божьем присутствии. Also er befindet sich sehr selten in der Gottes Gegenwart. Так вот, ну, попахивает уже. Von ihm müffelt schon so ein bisschen. Причем вот сам человек он не чувствует. Und dabei fühlt der Mensch selber das gar nicht. Потому что мы все знаем, что свое не denn, пахнет, denn да? Wir wissen ja selber, dass wir selber für uns nicht so stinken. Да? Но другие обязательно это учуют. Aber die anderen fühlen das auf jeden Fall. Вот обиды, раздражение, горечь. Кränкungen, Gereiztheit. Гордость. Stolz. О чем вы говорите? Я с Богом. Über was spricht ihr überhaupt? Я bin с Духом Святым. Ich bin doch mit dem Heiligen Geist. У меня все нормально. Bei mir ist alles paletti. Вы знаете, чем чаще ты находишься с верующими людьми. Und wisst ihr, je öfter du mit den gläubigen Menschen in Kontakt bist. Я сейчас даже вот из своего опыта говорю. Ich rede sogar aus meiner eigenen Erfahrung jetzt. Вот и чем чаще ты находишься с верующими людьми. Je öfter du mit den gläubigen Menschen in Kontakt bist. В церкви. In der Gemeinde. В домашней группе. In der Kleingruppe. Участвуешь в мероприятиях церкви. Du bist bei den Veranstaltungen der Gemeinde dabei. Вот это помогает тебе изменяться. Das hilft dir, dich zu verändern. Может быть, ты сам этого не замечаешь. Vielleicht merkst du das selber nicht so. Но другие это замечают. Aber die anderen merken das. И знаете, прежде всего, это не когда ты сам говоришь, о, я так изменился. Und wisst ihr, in erster Linie ist es nicht so, dass du selber sagst, oh, ich habe mich verändert. Но когда вот твои родные, твои близкие говорят тебе. Aber nur dann, wenn das deine Menschen, die um dich herum sind, муж, жена, dass die sagen, друг, deine Verwandten, dein Mann, deine Frau, deine Freunde. Слушай, ты так изменился. Und sie sagen, hör zu, du hast dich so dermaßen verändert. Okay. Okay? Поэтому, знаете, хочу сказать, und ich möchte noch eins sagen, что Библия дает нам очень хороший совет. Die Bibel gibt uns einen sehr guten Ratschlag. Пребывай в своем собрании. Du sollst in deiner Versammlung dabei пребывай sein. В своем собрании. Du sollst bei deiner Versammlung dabei sein. Скажи соседу, пребывай. Sag zu deinem Nachbarn, sei dabei. Пребывай, не за... Bleib. Bleib. Bleib. Bleib in der Versammlung. Bleib. Bleib in der Versammlung. Пребывай. Bleib. Это очень хорошее слово. Das ist ein sehr gutes Wort. Очень хорошее слово. Das ist ein sehr знаете, gutes вот, вот я иногда такие вот слова ключевые, которые много-много смысла содержатся, я себе так записываю и на пинван себе приклеиваю. Wisst ihr, solche Schlüsselworte, die so viel Tiefe in sich haben, die schreibe ich mir auf und pinne das irgendwo, wo ich das так что, sehen kann. Можешь написать себе, пребывай, приклей на холодильник, где там пинван. Du kannst dann einfach irgendwo das dir aufschreiben, an deinen Kühlschrank oder wo du das siehst, das Wort bleibt, damit es in dich hineinkommt. Mhm. И вот секрет und das Geheimnis именно в пребывании. das Geheimnis liegt am Verbleiben oder am Bleiben. Никогда мы вот время от времени по желанию, по настроению. Nicht wenn es ab und zu mal ist, wenn du mal Laune und Lust und Laune по hast. По возможности. Oder nach Möglichkeit. Приходим нам в церковь или там, ну еще какие-то Komm мероприятия. Kommen wir zur Gemeinde oder zu irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Но мы меняемся именно тогда, когда мы пребываем. Aber wir verändern uns erst dann, wenn wir darin bleiben. Пребываем. Wenn wir darin bleiben. Вы знаете, не так давно мы говорили о том, что значит выйти из мира, помните? Ihr könnt euch bestimmt erinnern, wir haben vor kurzer Zeit darüber geredet, wie man nicht in dieser Welt bleibt. Да, oder wie man rauskommt. Oder wie man rauskommt. Вот я просто хочу пару моментов еще раз напомнить. Und ich möchte euch nur jetzt paar Momente nochmal aufzeigen. Но я как-то вот еще все еще жую эту жвачку. Also ich kau immer noch an diesem Kaugummi. Напомни. Und ich möchte euch auch daran erinnern. Иисус сказал. Jesus sagte mal. Я есть дверь. Ich bin die Tür. Кто войдет мною, тот спасется. Wer in diese Tür hineingeht, der wird gerettet werden. И войдет. Er wird reingehen. И выйдет. Und geht raus. И пажит найдет. Und wird grüne Weiden finden. Вы же помните, да, вот эти ворота. И ihr könnt euch bestimmt an diese Tore erinnern. И выйдет. Er geht raus. Wow! Der geht rein und raus und findet grüne Auen. Пажит найдет. Und er wird grüne Weiden вот finden. Когда ты входишь через дверь Христа, also wenn du durch die Tür von Christus ты rauskommst, входишь в Божье присутствие, oder du gehst durch diese Tür, dann kommst du in Gott seine Gegenwart. Божье присутствие hinein. Изменяет тебя. Und Gott seine Gegenwart verändert dich. И ты становишься похожим на Иисуса. Und du wirst Jesus Christus ähnlicher. И вот чтобы пребывать на территории Божьего Царства. Und damit man auf dem Territorium vom Reich Gottes verbleibt. Опять же говорю, пребывать. Sage ich nochmal, musst du verbleiben. Там, um dort zu bleiben. Нужно выйти из мира. Muss man aus der Welt hinausgehen. То есть я сейчас не говорю умереть там или в монастырь, вы меня понимаете, да? Also ich rede jetzt nicht davon, dass man sterben sollte oder in ein Kloster gehen sollte. Иисус говорил своим ученикам. Sondern Jesus sagte zu seinen Jüngern. Я не от этого мира. Ich bin nicht von dieser Welt. Так же, как и вы не от этого мира. Genauso seid ihr nicht von dieser Welt. И нам нужно выйти из этого мира. Und wir müssen aus dieser Welt hinausgehen. Чтобы пребывать в Божьем Царстве. Um im Reich Gottes zu bleiben. Поменять свое духовное гражданство. Und seine geistliche Bürgschaft zu verändern. Вот Иисус, oder zu tauschen. Он искупил тебя и меня от власти греха. Und Jesus hat mich und dich von der Macht der Sünde erlöst. Ведёт нас к этим злачным пажитям. Und er führt uns zu diesen grünen Weiden. То есть к тому наследию, которое Бог обещал своим детям в своем слове. Also zu diesem Erbe, was Gott seinen Kindern in seine Schrift versprochen hat. Поэтому чтобы войти в полноту наследия, damit man in diese Fülle der Erbe hineinkommen kann, нужно выйти из этого мира. Müssen wir aus dieser Welt hinausgehen. Хотя мы в нем все еще живем. Obwohl wir immer noch darin leben. Выйти, rausgehen, войти und reingehen и пребывать в Божьем присутствии. Und in Gott seine Gegenwart bleiben. Mhm. Вот что происходит, когда христианин не желает выйти из этого мира, но хочет быть с Богом. Also was passiert, wenn ein Christ nicht aus dieser Welt hinausgehen möchte, aber doch mit Gott zusammenleben möchte? Знаете, это очень похоже на прием пищи. Wisst ihr, das ähnelt, wenn du etwas essen möchtest? Кому-то мама говорила в детстве: никаких конфет, испортишь аппетит. Hat jemand schon die Mama in der Kindheit gesagt, du sollst nicht Süßes essen vor dem Essen, sonst wird es deinen Appetit verderben. Вот так же и здесь. Genauso verhält sich das что auch hier. Дело-то не в конфетах. Die Sache liegt nicht an den Süßigkeiten. А в том, что они перебивают аппетит для полезной пищи. Sondern dass sie dir den Appetit auf das gesunde Essen verderben. И вот когда христианин не пребывает в Божьем присутствии. Und wenn ein Christ nicht in Gott seine Gegenwart verbleibt Но oder verweilt, в этом мире, verbleibt er auch in dieser Welt. С его ценностями, mit seinen Werten, с его приоритетами, mit seinen Prioritäten, с его удовольствиями, mit deren Vergnügungen, то он теряет аппетит по Богу. Dann verliert er Appetit nach Gott. Понимаете меня? Кто-то понимает меня? Versteht mich jemand hier? Аппетит по Богу теряется. Appetit nach Gott wird verloren gehen. И мы потом удивляемся. Und dann wundern wir uns, почему мне ничего не охота? Wieso möchte ich nichts mehr? Почему я должен заставлять себя ходить в церковь? Wieso muss ich mich zwingen, in die Gemeinde почему zu gehen? Я должен заставлять открывать Библию? Wieso muss ich mich zwingen, Bibel aufzumachen? У меня вообще нет удовольствия от того, что я христианин. Und ich habe überhaupt keine Befriedigung davon, dass ich ein Christ bin. Das сплошь и рядом такое, слышишь? Du hörst das überall, an jeder Ecke. Если быть честными. Also wenn wir ehrlich zu uns sind. А проблема в том, что мы перебиваем себе аппетит. Aber das Problem liegt darin, dass wir unser Appetit verderben. Потому что мы все еще хотим зацепиться одной ногой в этот мир. Weil wir immer noch mit einem Fuß uns dort festhalten wollen in dieser Welt. Выйдет. Er geht raus. Войдет. Er geht hinein. И пажит найдет. Und er wird grüne Weiden finden. Выйдет из этого мира. Das bedeutet, er geht aus dieser Welt войдет raus. Войдет в Божье присутствие. Er wird in Gott seine Gegenwart hineingehen. И получит наследие. Und Господа. Wird sein Erbe bekommen. Okay. Okay. И вот знаете, Павел, он знал этот принцип. Und если Paulus wusste dieses Prinzip. Наверное, ему тоже мама в детстве говорила: никаких конфет, прибьешь аппетит. Wahrscheinlich hat seine Mama ihm in der Kindheit auch gesagt, du sollst nichts Süßes davor essen. Да. Поэтому он написал. Deswegen hat er das ja auch geschrieben. Преобразите себя. Ihr sollt euch verwandeln. Обновив свой ум. Indem ihr euer Denkweise verändert. Чтобы постичь чего хочет от вас Бог. Um das zu erreichen oder zu begreifen, was Gott von euch möchte. Что для него хорошо, угодно и совершенно. Was für ihn gut, wohlgefällig und vollkommen ist. Wow. Wow. Выглядит вроде просто. Also es schaut so einfach aus. Может быть, нам не хватает каких-то радикальных решений. Vielleicht fehlt es uns an irgendwelchen radikalen Entscheidungen. 1 Johannes 2:15-17. Und aus 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 15 und 17 читаем. Lesen wir: Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Denn alles, was in der Welt ist, Vers 15. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust, die Hochmut des Lebens, ist nicht vor dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Знаете, Иоанн так четко все здесь сказал, что просто комментарии излишни. Also, der Johannes hat das hier sehr klar und deutlich alles dargelegt, dass keine Kommentare mehr übrig bleiben. Все пройдет. Alles wird vergehen. Все пройдет. Also, alles wird vergehen. И мир с его конфетами. Und die Welt mit ihren Süßigkeiten. С его удовольствиями. Mit seinen Vergnügungen. Все исчезнет. Alles wird verschwinden. Сгорит, как шлаки в печи. Es wird alles verbrennen wie die Schlaken in einem Ofen. Aber was bleibt übrig? Драгоценное. Es bleibt nur etwas Kostbares как золото очищенное. Das ist wie ein Gold, was geläutert worden ist. Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Скажи аминь. Sag mit mir Amen. Аминь. Окей. Okay. Пятый пункт. Der fünfte Punkt. Мы говорим про изменения, да? Also wir reden jetzt über die Veränderungen. Окей. Okay. Какой был предыдущий пункт? Was war jetzt vorletzter Punkt? Обновление разума. Okay, Erneuerung des Denkens. Okay. Пятый пункт. Der fünfte Punkt. Окружи себя правильными людьми. Umgebe dich mit den richtigen Menschen. Знаете, люди всегда влияют на наши поступки, на наше мировоззрение, на наше решение. Wisst ihr, die Menschen haben immer einen Einfluss auf unsere Weltanschauung, auf unsere Handlungen, was wir so denken. В Библии есть такая одна история. In der Bibel gibt es so eine Geschichte. Нечестивый израильский царь Ахав. Der ungläubige König. Нечестивый. Okay. Also verdorbene. Also Ахав, also Авах, Ахав. Ахаб. Ахаб. Okay. Also der König Ахаб. Иудейский, богобоязненный иудейский царь Иосафат. Und Josaphat, das ist der jüdische König von Juda. Вот тогда царство Израиля было разделено. Also damals war das Reich von Israel geteilt. Вот было израильское и иудейское царство. Es gab israelisches Reich und jüdisches Reich. Один царь нечестивый, другой праведный. Der eine ist gerechter und der andere ist ungerechter. Но они почему-то подружились. Aber aus irgendeinem Grund haben sie eine Freundschaft miteinander geschlossen. Вот, ну знаете, просто Иосафат, он не был знаком с Иоанном. Denn Josaphat war ja nicht bekannt mit Johannes. Ja, он не знал, что дружба с миром это вражда против Бога. Er wusste nicht, dass eine Freundschaft mit der Welt bedeutet gleich Feindschaft gegen Gott. И тут вот однажды Ахав выходит в чистое поле. Und eines Tages geht Ахав auf ein leeres Feld. Потянулся так, посмотрел вокруг. Hat sich so gestreckt und hat sich so umgeguckt. И так смотрит и говорит. Und dann schaut so. А Рамов там, Рамов Галаадский наш. Рамов Галаадский наш. Also irgendein Ort ist, gehört uns. Рамот, наверное. Окей. Галаадский-то наш. Also das ist das gehört Чего ja uns. Это мы тут сидим, мы не заберем его у сириян. Und wieso wollen wir das nicht bei den Assyrern jetzt uns wegnehmen? И он спрашивает Иосафата, говорит, пойдешь со мной на войну? Und dann fragt den Josaphat, willst du mit mir in den Krieg ziehen? А тот в простоте сердца говорит, как ты, так и я. Und der andere so in Einfachheit seines Herzens sagt, so wie du es meinst, so mache ich das auch. Он еще был молодой, был такой. Also er war noch ein sehr blutjunger Typ. Неопытный, недоверчивый такой был. Er war so so naiv und nicht erfahren. Потом он уже, потом напомнился. Und dann, als dann zu sich kam, и говорит, давай спросим пророков. Und dann hat gesagt, komm, lass uns die Propheten mal befragen. Идти нам на войну или не идти? Ob wir in dieses Krieg ziehen sollen oder nicht. И вот спрашивают они пророков Ахава. Und so fragen sie die Propheten von Ahab, которые вроде бы должны быть Божьими пророками. Die eigentlich Gott seine Propheten sein sollen. А пророки говорят, да, да, и все нормально там. Und die Propheten sagen, ja, ja, geh in den Krieg. Но Иосафат как-то так вот не поверил, подозрительно aber, было. Aber irgendwie hat Josaphat nicht so ganz daran geglaubt. Я думаю, что нюх у него все-таки был, да? Ich denke, der hat schon so ein Gespür gehabt in sich. И вот он говорит, und so давай sagt, спросим еще одного пророка. Sagt, lass uns noch einen Propheten befragen. Божьего. Gott seinen Propheten Короче, befragen. Спросили Михея. Und so haben sie Micha gefragt. А он говорит, да, да, идите, все нормально. Und er sagt, ja, ja, geht. Но Иосафат так заподозрил что-то. Aber doch hat irgendwie Josaphat keine Ruhe in sich gehabt. Говори истину. Und er sagt, sag die Wahrheit. Что сказал Господь? Was hat der Herr tatsächlich gesagt? И вот второе пророчество оказалось совсем другим. Und so ist die zweite Prophetie ganz anders geworden. Ну, не буду забирать у вас интригу. Also ich will jetzt euch nicht diese Intrige wegnehmen. Можете почитать сами, 3 Царств, 22 глава. Ihr könnt das selber im Alten Testament nachlesen. Вот здесь два момента, на которые хочу обратить ваше внимание. Also hier sind zwei Momente, auf die ich eure Aufmerksamkeit lenken möchte. Первое, почему Михей сказал Иосафату ложное пророчество? А wieso hatte Michael ein falsche Prophetie Josaphat gesagt? И второе, und das zweite, почему Иосафат, когда он услышал истину, все-таки последовал за Ахавом? Und wieso hat der Josaphat, als dann die Wahrheit erfahren hat, trotzdem dem Ahab gefolgt ist? Я думаю, что Михей сказал ложное пророчество. Ich denke, dass der Michael diese falsche Prophetie gesagt hat. Потому что, ну, как бы по факту Иосафат уже все для себя решил. Weil im Grunde genommen hat der Josaphat schon für sich alles beschlossen. Неважно от того, что сказал бы Господь, он уже решил пойти. Es ist unwichtig, was der Herr gesagt hat. Er hat schon bereits beschlossen, in sich darin, ну, dahin знаем, zu gehen. Что так и случилось, да? Und wir wissen, dass es genauso passiert ist. Да. И вот так, как он не послушал Господа. Und weil er auf den Herrn nicht gehört hat, но позволил нечестивому Ахаву влиять на себя, und hat erlaubt dem ungerechten Ахав auf ihn Einfluss zu nehmen, и на свои решения, und auch auf seine Entscheidungen, это почти стоило ему жизни, hatten das fast sein Leben gekostet. Поэтому очень внимательно подходи к тому, кого ты впускаешь в свое окружение. Deswegen sei sehr vorsichtig und aufmerksam, wen du in dein Leben hineinlässt. Okay? Okay. Шестой момент. Der sechste Moment. Еще один момент. Если хочешь измениться, wenn du dich verändern möchtest, и развиваться духовно, und dich geistlich weiterentwickeln, стремись к постоянству. Strebe nach Beständigkeit. Стремись к постоянству. Strebe nach Beständigkeit. Не будь как этот пудинг. Туда, сюда. Sei nicht wie dieser Pudding, der hin und her wackelt. Пудинг. Пудинг. Пудинг. Пудинг. Не будь как этот пудинг. Also sei nicht wie dieser Pudding. Будь постоянно в собрании. Also sei immer beständig auch in deiner Versammlung dabei. Пребывай в Слове Божьем. Bleibe und verbleibe im Wort Gottes. Строй отношения с Богом. Und baue deine Beziehung zu Gott auf. Шажочек за шажочком. Ein Schritt nach dem anderen. Потихонечку. Langsam. Но оставайся в этом. Aber verbleibe darin. Пребывай. Verbleibe und bleibe darin. Пребывай. Bleibe darin. Постоянство. Diese Regelmäßigkeit oder Beständigkeit. Христос, он не изменяется. Wisst ihr, Christus verändert sich ja nicht. Его любовь не изменяется. Seine Liebe verändert sich даже nicht zu uns. Даже если ты согрешаешь. Auch wenn du sündigst. Его любовь к тебе не изменяется. Seine Liebe verändert sich überhaupt вот, nicht zu dir. И вот когда ты это осознаешь. Und sobald du das begreifst. Это помогает тебе изменяться. Hilft dir, dich selbst zu verändern. Значит, да, бывает. Wisst ihr, manchmal passiert, что на нашем христианском пути. Dass auf unserem christlichen Weg мы переживаем какие-то разочарования, wir irgendwelche Enttäuschungen erleben, какие-то, может быть, даже падения, sogar manchmal fallen wir. Но если ты знаешь цель, aber wenn du das Ziel kennst, не плывешь со всеми по течению, wenn du nicht mit allen, mit dem Strom fließt, но ты знаешь, кого ты уверовал, aber du weißt, an wen du geglaubt hast, для кого ты живешь, für wen du lebst, почему ты отказываешься от некоторых вещей, wieso du auf manche Dinge verzichtest, и выбираешь то, чему противится твоя плоть, und willst es, wogegen dein Fleisch sich wehrt, когда, вот если ты ищешь Бога, und wo du nach Gott suchst, вы знаете, все это, оно помогает тебе вставать после падения. Wisst ihr, all das hilft dir dann, nach diesem Fall aufzustehen. И идти дальше. Und weiterzugehen. Я как-то услышала фразу. Ich habe mal so eine Phrase gehört. Твоя жизнь сильна настолько. Dein Leben ist so stark. Насколько она связана с твоим предназначением. Wie sie mit deiner Bestimmung verbunden ist. Твоя жизнь сильна Dein Leben настолько, ist so stark, wie насколько она связана с твоим предназначением. Wie viel sie mit deiner Bestimmung verbunden ist. Знаете, эти слова, они прям вошли в меня. Wisst ihr, diese Worte, die sind richtig in mich hineingegangen. Если ты имеешь видение своей жизни, also wenn du eine Vision hast von deinem Leben, то это будет мотивировать тебя идти вперед. Dann wird es dich motivieren, nach vorne zu gehen. И изменяться. Und dich zu verändern, изменяться, sich zu verändern лучше, und besser zu werden, чего-то достигать, etwas zu erreichen. Понимаете меня? Versteht ihr mich? И знаешь, вот Бог дает награду за изменение. Und wisst ihr, Gott belohnt за усилия с твоей стороны. Für die Mühen von deiner Seite это aus. Его благословение. Das sind seine Segnungen. И вот когда это будет происходить, und wenn es geschehen wird, ты увидишь плоды, du wirst die Früchte sehen. И тогда ты вот почувствуешь вот это удовлетворение. Und dann wirst du diese Befriedigung fühlen. Да, и радость от того, что ты смог. Und Freude davon, dass du es geschafft hast. Что с Божьей помощью, да? Dass mit Gott seine преодолел какой-то рубеж. Dass du eine gewisse Sache überwunden hast. Знаете, это очень сильная штука. Wisst ihr, das ist eine sehr, sehr starke Там гормоны Sache. Счастья выплескиваются. Es kommen dann die Glückshormone aus dir raus. Okay. Вы знаете, однажды Иисус встретил богатого юношу. Eins hat ja Jesus einen reichen jungen Mann getroffen. И этот юноша, он говорит Иисусу. Und dieser junge Mann sagt zu Jesus. Он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Was soll ich tun, das ewige Leben zu erben? Иисус говорит ему, соблюдай заповеди. Jesus sagt zu ihm, du sollst deine Gebote halten. Какие? Welche? Не убивай, не кради. Nicht umbringen, nicht stehlen. Не прелюбодействуй. Du sollst nicht ehebrechen. Не лжесвидетельствуй. Du sollst nicht Falscheid schwören. Почитай отца и мать. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Люби ближнего, как самого себя. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Mm-hmm. Парень говорит ему. Und der junge Mann antwortet ihm. Я все это делаю уже с самого детства. All das mache ich schon von meiner Kindheit auf. Чего мне еще не достает? Was fehlt mir noch? Вот узнает, может быть, себя. Vielleicht erkennt jemand von euch sich ты darin. Ты так сильно любишь Бога. Du liebst Gott so sehr. Что тебе хочется еще, еще. Что, Господь, что я еще могу сделать, чтобы угодить dass тебе? Dass du Gott so sehr liebst und dann sagst du, Herr, was soll ich noch machen, dir recht zu machen, dir zu gefallen. И вот парень говорит, что мне еще не достает? Und dieser junge Mann fragt, was fehlt mir noch? Иисус посмотрел на него. Jesus guckte ihn so an. И говорит, если хочешь быть совершенным, er sagt, wenn du vollkommen sein möchtest, тогда пойди продай свое имение, dann geh und verkaufe deinen Besitz, раздай нищим, und verteile das an die получишь Armen, награду на небесах, und dann wirst du eine Belohnung im Himmel bekommen, и следуй за мной, und folge mir nach. Ключевое слово, да? Ein Schlüsselwort. И следуй за мной. Und folge mir nach. И вот когда парень услышал это, und als der junge Mann das gehört hat, он очень огорчился. Wurde er sehr traurig. Отошел от Иисуса. Der ging von Jesus weg. Почему он огорчился? Wieso wurde er denn traurig? Мы считаем, потому что у него было большое имение. Wir lesen davon, dass er einen sehr großen Besitz hatte. Может быть, парнишка уже считал себя в чем-то достигшим. Vielleicht hat der junge Mann schon den Gedanken gehabt, er hat schon alles erreicht. Все заповеди исполнил. Er hat alle Gebote erfüllt. С самого детства. Это был его принцип. Das war sein Prinzip von Kindheit Чего auf. Меняться-то? Was soll ich mich noch ändern? Weißt, он был действительно хорошим человеком. Er war tatsächlich ein guter Mensch. Да? Там написано, что Иисус посмотрел на него и полюбил его. Dort steht geschrieben, als Jesus ihn angeschaut hatte, hat er ihn lieb gewonnen. Он видел его душу, он полюбил его душу. Er hat seine Seele gesehen, er hat sich in seine Seele verliebt. Он видел его искренность, его честность. Er hat seine Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit gesehen. Говорит, если хочешь быть совершенным. Aber er sagt, wenn du vollkommen sein möchtest. Знаете, у всех есть слабое место. Wisst ihr, jeder von uns hat eine schwache Stelle. И каждому есть то, в чем можно измениться. Und jeder hat etwas, worin er sich ändern möchte und sollte. Вот у этого парня сердце было прилеплено к богатству. Und bei diesem jungen Mann war sein Herz an das Reichtum gehaftet. Он услышал от Иисуса слова жизни. Er hat die Worte des Lebens von Jesus gehört. Но он отошел с печалью. Aber er ging von ihm mit der Traurigkeit Потому weg. Что не захотел что-то менять. Weil er nicht wollte oder war nicht bereit, etwas zu ändern. И остался прежним. Und er blieb dasselbe. И не последовал за Иисусом. Und folgte Jesus auch nicht Почему? Nach. Почему? Aus welchem Grund? Потому что его сердце было прилеплено к богатству. Weil sein Herz am Reichtum geklebt war. Его сердце не было свободным. Sein Herz war nicht frei. При всем при том, что он исполнил заповеди. Bei all dem, wo er die Gebote что erfüllte. Что он любил Бога. Dass er Gott geliebt hat. Но его сердце было прилеплено. Aber sein Herz war einfach geklebt an diesem Reichtum. Он не последовал за Иисусом. Und er folgte Jesus nicht nach. И пропустил что-то очень важное в своей жизни. Und hat etwas ganz Wichtiges in seinem Leben verpasst. Поэтому, если ты слышишь, как Дух Святой что-то говорит тебе, deswegen, wenn du hörst, wenn der Heilige Geist etwas zu dir побуждает тебя к чему-то, wenn er dich zu etwas hinführt, то не игнорируй это. Dann ignoriere es nicht. Бог хочет благословить тебя. Gott möchte dich segnen. И он поведет тебя к злачным пажитям. Und er wird dich zu den grünen Auen führen. Позволь ему сделать это. Erlaube es ihm, das zu machen. Вы знаете, мы почему-то всегда вот видим и слышим вокруг себя именно то. Wisst ihr, aus irgendeinem Grund hören wir nur das in unserer Umgebung, что мы подсознательно ищем, nach was wir unbewusst suchen. Okay. Так ищи же Бога. Also suche nach Gott. Ищи Бога. Suche nach Gott. Вот если ты будешь искать Бога, und wenn du nach Gott suchen wirst, если ты будешь смотреть на Него, wenn du auf ihn schaust, а не на горы вот этих проблем, und nicht auf diese Berge der Probleme, что делать, что делать? Was soll ich denn noch tun? Вот was если soll ты ich будешь tun? Смотреть на Бога, wenn du auf Gott schauen wirst, ты увидишь Господа, dann wirst du den Herrn sehen, который на троне славы, der auf dem Thron der Herrlichkeit sitzt, Господа, который отвечает на твои молитвы, den Herrn, der auf deine Gebete antwortet, которому повинуется все, dem alles unterliegt, вокруг него все изменяется, царство, um ihn herum verändert sich alles, Reiche, времена, все меняется, Zeiten, alles verändert его sich, его трон остается неизменным, aber sein Thron bleibt unveränderlich. Ты смотришь на Господа, который на троне славы. Und du schaust auf den Herrn, der auf diesem Thron der Herrlichkeit sitzt. И ты будешь видеть, как Бог проявляется в твоей жизни. Und du wirst dann sehen, wie Gott sich in deinem Leben zeigt. Ты будешь видеть, как Бог отвечает на твои молитвы. Du wirst sehen, wie Gott auf deine Gebete antwortet. И как твои дети будут благословлены. Wie deine Kinder gesegnet sein werden. Бог исполняет свое слово в отношении твоей жизни. Wie Gott sein Wort erfüllt bezüglich deines Lebens. Это же не так сложно. Смотри на Господа. Das ist doch nicht so schwer. Schau nur Смотри auf den Herrn. На Господа. Schau einfach nur auf den Herrn. Сфокусируйся. Fokussiere dich auf ihn. На него. Fokussiere dich auf Смотри ihn. Смотри на Господа. Und schau auf ihn. Du будешь видеть его славу. Und du wirst auch seine Herrlichkeit sehen. Это не громкие слова. Das sind keine großen это, und это все laute очень Worte. Просто. Es ist alles ganz это, einfach. Это простая математика. Das ist eine einfache Mathematik. Смотри на Господа. Schau auf den Herrn. Поэтому, подводя итог, Deswegen, wenn wir jetzt Fazit ziehen, чтобы измениться. Um sich zu verändern. Мне кажется, я сегодня говорила, ну, несложные вещи, или? Also ich denke, ich habe heute keine komplizierten Dinge geredet, мне oder? Кажется, ну, такое вот все, ну, рядом, ну, понятно для нас, ich denke, das ist alles so verständlich und общем-то, да? Das. Im großen Ganzen, es ist alles natürlich. Да? В принципе. Also im Prinzip ist das alles einfach. Со своим разумом. Deswegen fangt an mit eurem Verstand zu arbeiten. Да? Проверь свое окружение. Prüfe deine Umgebung. Удали от себя то, что портит твой аппетит по Господу. Entferne all das, was dich hindert, zum Herrn zu gehen. Знаете, нам всегда говорили, что профилактика лучше лечения, да? Wisst ihr, man hat uns immer gesagt, dass Prophylaxe besser ist als die Behandlung. Вот легче что-то предотвратить, чем потом лечить. Also es ist besser, etwas vorher zu unterbrechen, als das später dann zu behandeln. Поэтому не касайся лучше тех вещей, которые профилактически, не касайся тех вещей, которые могут вести тебя в грех. Deswegen berühre nicht prophylaktisch diese Dinge, die dich in die Sünde hineinführen können. Ну, возможно, тебе нужно заменить свои вредные привычки какими-то хорошими. Womöglich musst du deine schädlichen Angewohnheiten durch die guten Angewohnheiten tauschen. Лучше всего работает принцип какой? Also am besten arbeitet der Prinzip welcher? Чтобы от чего-то отказаться, um auf etwas zu verzichten, нужно заменить это на лучшее. Sollte man das auf das bessere wechseln oder okay. Tauschen sozusagen. Да. Поэтому пропитывайся Божьим мышлением. Deswegen durchdringe dich oder nähre dich von Gott seinen Verstand. Библию, бери Библию. Nimm die Bibel. И просто читай. Und lese es einfach. Оно вот незаметно, вот оно пропитает. Das wird Schritt für Schritt dich erfüllen. Пропитывайся его словом. Und erfülle dich mit seinem Wort. Потому что его слово, оно имеет грандиозную созидающую силу. Denn sein Wort hat eine grandiose, aufbauende Kraft. Бог этот мир творил своим словом. Denn Gott hat durch sein Wort diese Неужели Welt ты думаешь, geschaffen? Что он не сможет тебя изменить? Glaubst du nicht, dass er auch dich verändern kann? Erlaube ihm und vertraue ihm. Помни, что он любит тебя. Und denke immer daran, dass er dich liebt. И хочет привести тебя в небеса. Und möchte dich in den Himmel bringen. Давайте закроем глаза. Lass uns unsere Augen schließen.